Diese Konserve enthält böse Worte, stellt eine althergebrachte Legende testamentarischer Art in Frage und sollte deshalb von niemandem gehört werden. Die heilige Nacht. Gesegnet sei die heilige Nacht, die uns das Licht der Welt gebracht, wohl unterm lieben Himmelszelt die Hirten lagen auf dem Feld. Ich stell mir das kurz mal vor. Da ist so ein Feld, keine Weide, keine Wiese, sondern ein Feld. Damals bauten die Emmer Gerste und Hafer an. Nicht Emma, Emmer. Das ist so ein Süßgras, ihr Unwissenden. Doof nur, wenn dann nachts Hirten in Emmer Gerste oder Hafer lagern und deren Tiere das alles abfressen. Wahrscheinlich haben die auch noch Feuer gemacht, weil sie offenbar im Freien lagen und es kälter als 7 Grad war, so ganz ohne Klimawandel. Aber mal weiter im Gedicht. Ein Engel Gottes, licht und klar, mit seinem Gruß tritt auf sie da. Vor Angst, sie decken ihr Angesicht, da spricht der Engel, fürcht euch nicht. Also, plötzlich kommt eine Lichtgestalt und grüßt irgendwie. Es ist sein Gruß, vielleicht hat er so, wie die Vulkanier, die Finger gespreizt oder es war so eine Art Jedi oder Sith und er hat mit dem Lichtschwert gewedelt, was weiß ich. Die Hirten kriegten logischerweise Angst, der Bauer hätte einen Vollstrecker geschickt, aber der Jedi oder Sith packt das Schwert weg, weil er sah, dass die harmlos sind und beruhigte, sagte, macht euch mal nicht in den Kaftan. Weiter geht's. Ich verkünd euch große Freud, der Heiland ist geboren heut. Da gehen die Hirten hin in Eil, zu schauen mit Augen das ewig Heil. Na besser als auf das ewig kaputt. Die Hirten waren mutmaßlich nur froh, dass der Typ sie nicht massakriert hat, und denen war voll egal, was der ihnen vom Heiland erzählt. Die hatten es nur eilig wegzukommen und rannten, was das Zeug hielt. Und dann? Zu singen dem süßen Gast willkommen, zu bringen ihm ein Lämmlein fromm, bald kommen auch gezogen fern die heiligen drei König mit ihrem Stern. Will sagen, als die Hirten wo auch immer ankamen, haben sie wahrscheinlich verdutzt geguckt. Der Dichter hat an dieser Stelle mutmaßlich das Wissen um die Existenz von Stall und Krippe vorausgesetzt. Die Hirten kamen da außer Atem an und sahen, dass da ein Mann, eine Frau und ein Baby im Stall sind. Normallos. Aber weil ihnen der Schreck in den Knochen saß, verschenkten sie mal eben ein Lamm und sangen ein wenig, um den Schein zu wahren, damit der Lichtschwertler nicht wiederkommt. Es dauerte nicht lange, nur so circa 2 Wochen, da kreuzten auch die heiligen drei Könige auf. Mit Stern, also einem. Es waren darum mutmaßlich eher 3 Köche, aber das passiert schon mal bei Überlieferungen nach dem Stille-Post-Prinzip. Damals war man froh, wenn man lesen und schreiben konnte. Dann aber auch kein Hirte. Doch weiter. Sie knien vor dem Kindlein hold, schenken ihm Myrren, Weihrauch, Gold. Vom Himmel hoch der Engel her, frohlocket Gott, in der Höhe sei er. Ich denke, die 3 Köche waren wahrscheinlich auch recht hungrig auf der Reise. Und als sie das Lämpchen sahen und das Feuer, dachten sie, sie steuern ein paar Gewürze bei und machen erstmal ein leckeres Lammragout. Das duftete so gut, deshalb hat's der Lichtschwertler auch probiert. Unter den Gewürzen waren vielleicht auch Pilze. Besondere Pilze, ihr versteht, und rapzap waren alle gut drauf, sangen, frohlockten, was das Zeug hielt, und statt einem Lichtschwertler sahen sie plötzlich viele. Das Gedicht reimte sich übrigens Eduard Mörike, ein evangelischer Pastor, Lyriker und Haderer, zwischen 1804 und 1875 zusammen. Ich habe den mal geduckt und fiel in der Wikipedia über den Begriff Pfarrverweser. Das war der jahrelang. Pfarrverweser oder Verweser ist eine verbreitete Bezeichnung für einen Stellvertreter im Pfarramt. Habt ihr das gewusst? Ich wusste das nicht. Also, wenn bei Pfarrvakanz die Pfarre verwest, kommt der Pfarrverweser und regelt alles. Kannst du dir nicht ausdenken. Ich sag nur, Finger weg von den Drogen. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört, besser nicht, Konservenradiodosenhausen, Konserve Nummer 121. Das fragwürdig grinschige Weihnachtsspecial. Einige sagen ja, es sei Unsinn, an Heiligabend einen Podcast zu veröffentlichen. Den höre ja niemand. Die Menschen hätten Besseres zu tun. Nun, das sagen vielleicht die Menschen, die das tatsächlich haben. Es soll aber auch die anderen geben. Die, die allein sind. Die, für die dieser Tag ein Tag wie der andere ist. Die, die nicht glauben, alle Streambare weggebinscht haben und das jährlich wiederkehrende Weihnachts-TV schon auswendig kennen. Die ungläubigen Grinchs quasi. Alle anderen sollten das gegebenenfalls ohnehin nicht hören und falls doch, hört's halt in einem Jahr. Da ist auch noch mal Weihnachten. Vielleicht. Deshalb allen Unkenrufen zum Trotz. Mein Wort zur Weihnacht. Kinder, wird's was geben, morgen kommt der Weihnachtsmann. Manche werden's nicht erleben, denn die sind schon vorher dran. Einmal werden wir noch wach, falls nicht war's das mit Weihnachtstag. Bitter ist aber so, nix mit Friede, Freude, Eierspätzle. Ein paar hundert Kilometer weiter ist immer noch Krieg und es sieht nicht nach Weihnachtswunder aus. Da ist Arschabfrieren in Ruinen angesagt. Mutmaßlich hungrig, andernorts ist ähnlich, in Zelten oder auf dem Meer in Booten. Oder im Park auf Bänken, das sollten wir nicht vergessen, wenn wir vollgefressen im Warmen sitzen. Oder im Lauen, je nachdem wie niedrig der ein oder andere die Heizung gedreht hat, weil er abwägen musste, wie viel Heizen er sich leisten kann, ohne zu frieren. Oder sie. Dagegen hatten Maria und Josef richtig Glück gehabt. In Bethlehem liegt die Nachttemperatur im Dezember bei 7-8 Grad. Das geht in Ordnung, wenn du ein Dach über dem Kopf hast, Feuer machen und dich im Stroh an einen Esel oder Ochsen kuscheln kannst. Apropos Feuer machen, die haben damals ja immer Feuer gemacht. Zentralheizung war da ja noch nicht so verbreitet. Wie war das damals überhaupt mit dem Feinstaub? Den in der Wohnstadt einfach weggeatmet oder war es egal, weil es keine großen Städte und viel weniger Menschen gab? Hat er sich da besser verteilt und war niedriger konzentriert? Angeblich lebten im Jahr null so um die 300 Millionen Menschen auf der Erde. Das war circa ein 26. der jetzigen Weltbevölkerung. Damals, als es das kapitalistische Schenkfest noch nicht gab und die Ansprüche niedriger waren. Ja, das waren noch Zeiten. Aber da waren doch diese heiligen drei Könige, die dem Christuskind angeblich Weihrauch, Myrrhe und Gold brachten. Ja sicher, gerade Gold. Deswegen war es ja auch so ein armer Zimmermann. Da stellt sich die Frage, was eigentlich aus Josef und Maria geworden ist. Nach kurzer Suchmaschinierung offenbarten sich mir folgende Erkenntnisse, selbstverständlich ohne Gewehr. Josef brachte Jesus noch diverse Zimmerer-Skills bei, bevor er von der Bibelfläche verschwand. Man mutmaßt, er sei verstorben. Auch munkelt man, er und Maria hätten in sogenannter Josefs-Ehe gelebt. Da kommt der Name her. Das heißt, ohne Sex. Jetzt mal ehrlich und ohne extrem herumheresieren zu wollen, aber wenn eine Ehefrau ihrem Mann erklärt, sie wäre Jungfrau und plötzlich schwanger, aus heiterem Himmel quasi, dann dem Ziehvater das Kind aufhalst, aber nie mit ihm schnackselt. Also dem Ziehvater. Ich sag's mal vorsichtig. Da hab ich Zweifel. In dem Zusammenhang stellt sich die Frage, was aus dem Gold geworden ist. Also, dass Jesus oder Maria reich gewesen wären, ist nicht überliefert. Ob Josef das ob des Gesamtensembles vielleicht aus Gründen in gewissen Etablissements durchgebracht hat? Oder ist er einfach damit durchgebrannt und Maria erzählte überall scheinwahrend, er sei gestorben? Man weiß es nicht. Vielleicht liegen die Beweise aber auch irgendwo im Vatikan. Aber das werden wir wohl nie erfahren. Maria soll ja hingegen immer bei ihrem Sohn geblieben sein, ihn sogar maßgeblich zum Wundervollführen angeregt haben, bevor sie später im Kreise der Apostel verstarb. Tja, keiner kann was für seine Eltern. Auch der Jesus nicht. Hätte Maria ein Smartphone gehabt, wäre sie mit Jesus die Influencerin vor dem Herrn geworden. Mein Sohn kann, also herumwundern. Aber so, wenn der gewusst hätte, was weltweit nach seinem Ableben für ein Bohai um seine Geburt gemacht würde, wer weiß, vielleicht hätte der die Menschheit genauso zusammengestaucht wie damals die Priester im Tempel. Das hätte man den Menschen vor 1000 Jahren vielleicht auch noch erzählen können. Die Kirche regelt. Heute regelt der Markt. Wisst ihr Bescheid? Apropos, ich muss mal eben ins Weihnachtszimmer und gucken, ob alle Geschenke und der Feuerlöscher am Start sind, das Feuerzeug funktioniert und die Glocke greifbar ist, weil nachher Bescherung ist. Bei manchen gibet die ja erst morgen. Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen brennt der Weihnachtsbaum, weil Weihnacht, Weihnacht, tralala, uns Christuskind ist auch schon da. Oder auch nicht. Zumindest letzten Sonntag nicht, denn da war ich mit der Holden auf Standardrunde Lavalier schrittieren und kam auch am Johanneskapellchen vorbei. Doch hört selbst. Ja, ich glaube, ich kriege jetzt hier noch eine Warnung und dann ist er weg. Wir sind jetzt auf Höhe des Johanneskapellchens und kommen gleich zu dem Ort, wo sich jetzt die letzten Jahre immer eine Krippe befunden hat. Ich bin schon sowas von gespannt. Da liegt ein Autoreifen. Und es sieht nach Krippe aus. Ja, inklusive Batterie. Guck mal, da sitzt ein Vogel auf dem Rand. Ein Rotkehlchen. Ist ja süß. Nee, das ist ein Hausrotschwanz. Was haben sie denn da hingestellt? Rudi, was? Werbung. Ah, Pilzsachverständiger. Mhm. Ein Pilzsachverständiger stellt hier irgendwelches Zeug dahin. Was soll das denn jetzt werden? Ich stell das mal auf Seite. Kein Mensch braucht diese Werbung hier. Warum habe ich denn hier Blitz an? Weg den Dreck. Echt? Das hier ist ein Pilzzeug hin tun, ehrlich. Ich fasse es nicht. Ah. Da unten hinstellen. Aber das ist so eine geile Szenerie. Da ist der Schäfer und der hat da die Schafe und da ist der Esel ohne Teddy. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und der Ochse fehlt. Der ist noch gar nicht da. Und Maria und Josef beten das Schaf an. Also in Ermangelung einer Krippe. Die hätte aber schon da sein müssen, weil da wurde das Kind ja reingelegt. Aber die sind auch nicht eine Woche vorher da gewesen. So. Und jetzt beten die sich hier die Hände wund und die Maria, naja, das sieht man bei diesen wallenden Gewändern nicht, ob die schwanger ist, ne? Aber das ist doch bald surreal, das Ganze. Ich empfinde es als surreal. So, der Esel guckt das Schaf an, das Schaf guckt den Josef an und Maria guckt aufs Schaf und der Josef auch und beide beten. Wirkt spannend. Hier liegt ein Fahrradkorb. Absurde Krippengeschichte, oder? Naja, egal. Der Glühwein geht zur Neige, ich höre eine Geige vom Himmel hell und klar. Gleich wird ein Lied erklingen, wenn alle Engel singen zum Weihnachtsfeste wunderbar. Statt dass da jemand geiget und die Verwandtschaft schweiget, wird dieses Fest, wie es immer war, das Jahr zwischen den Tagen im Suff gut zu ertragen. Wer bis hierher gehört hat, weiß, was ich mein. Frohe Weihnachten und schöne Festtage da draußen, wo und wann immer ihr das hört. Ich hoffe, es wird, ist wahr, für euch eine gute Zeit, egal woran ihr glaubt oder auch nicht. Wenn ihr könnt, macht die Welt ein bisschen besser. Ist auch nach Weihnachten noch nicht zu spät, denn nach dem Fest ist vor dem Fest. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 121 vom 24.12.2022. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.